hieß Jim und zog von Stadt zu Stadt. In seinen alten Jeans sah er verboten aus. Sie erkannten ihn am Bart, die Leute hielten an, wenn er auf einem Hinterhof erzählte. Ihr sollt es wissen, wissen, wissen, rief er ihnen zu, dass Gottes Antwort Jesus Christus heißt. Wissen, wissen, wissen, bekehret euch zu Gott, dann findet ihr ein Leben, das sich wirklich lohnt. Und sie lachten ihn an, er war ein netter Typ. Die Leute stiegen ein in seine Lieder. Jim reichte ihnen dann sein zerlesenes Handbuch und fuhr mit den alten Worten fort. Das sollt ihr wissen, wissen, wissen, rief er ihnen zu, dass Gottes Antwort Jesus Christus heißt. Findet ihr ein Leben, das sich wirklich lohnt? Manchmal wurde es spät, bevor man auseinanderging, gab es noch Mamas eingemachte Gurken. Jim bedankte sich dann, den Autoschlüssel in der Hand, er hinterließ nur seine Abschiedsworte. Das sollt ihr wissen,